jetzt ist ein Puttag für Peisach, Tufchen, Pei, Beis. Ich rede ein bisschen von Ingen von Peisach. Zippiti ist mit Zerayim, Vachili. Peisach ist von den Sachen, wo es macht für gewisse Menschen ein Dilemma. Wo ist du das Dilemma? Dilemma ist, weil in seinem Ziegeweint sei stark zu tun Maße Mitzvahs. Das ist die general Sache, was klar ist, wo es getrennt war. Und das hat auch mehrere Dinge benefit, man bald reden davon. Was meint das? Maße Mitzvahs meint, jetzt sucht man, jetzt geht man, jetzt schocken Lila, jetzt bloß man Schäufer. Es kommt zu Daumen, Daumen, Schachers, München, Marev, Tito und Sitzes. Man hat das Sachsachen zu tun. Sache Sias. So geht es viele, wenn man tracht, ist auch ein Betreuer des Sias. Man rief das, jetzt darf man in Sinn haben, jetzt zu sein der Megille. Jetzt darf man in Sinn haben, jetzt zu sein der Mitzvah, wenn sie bietet, jetzt mit rein. Es ist also wie eine Sache Actions, also wie eine List von Sachen zu tun. Wo man darf gedenken, also das ist die Sod von der Teure und von Jehades. Tu es sich ja wegmachen, Chassi Schulem. Das, was man rief, ein bisschen amul bederich tane mit solution melamudu. Man darf gedenken, das ist in the basis, das ist der Ruz nach Shem. Man tit, wie Rashi sagt, mit zu laufen, nun ist nicht in all als er bereim nicht nie. Jedes muss ein Mensch tita action, fuß tita es, weil er weiß, dass mir so stehen, das ist sein Chiv als er ewig. Er weiß nicht, von wo es, er fragt nicht, kein Kasch ist, er weiß, er mir so stehen. Dus is de essence van Jehades. Jetzt, als je du als sachs, jeder weiß, du als sachs voeren, alle deures probeer te gaan op een zweite kaf. Met probeer te gaan op de idee van Tamai Mitzvahs. En dus ik ben alle mine mehalchen. Dus ik ben Kabule, Chassides, Misse, Drish. Die Gemüra füllen du Tamen. Die Leute schienen Tamen der Crew, aber die Masse sucht man Tamen. Das meint aus einem schlauen Luche, aber im Wusser gewesen, der Bescheid von dem gewesen, als man hat gefühlt, dass immer Titz da Mitzvahs, wird es gesehen, also wie viel gesagt, was Mitzvah, nicht mehr, wo du, wo es meint pünktlich, es meint zu suchen, als es ist doch keine Emotions, also wird auch so getatscht, der Beste, du keine Emotions attached. So wie ein Robot. Ein Mensch tut sich mit Simcha. Tut sich mit der Herz, mit der Love, mit der Yes. Tut. Wir halten ein Team. In. Das ist ein Problem. Aber der Eibischte will das tun mit Simcha. Das dann just. Wow, sind wir so excited. So, beätzen. Das ist eine wichtige Sache. Liedzieher, ein Mensch kennt. Wenn sie oben die Emotions von Simcha. Wenn er tut am Mitzvah. Ich wusste, was er das bringen. Ich kann sie doch lernen als normale Mädchen. Sie lernen, dass sie schulen. Sie lernen so. Das ist mehr wie Tools. But the. Ich sage nicht so, dass ich schon wollte. Wie er geht so zu kocht. Ich gehe Mule Simch. Ich gehe full of enthusiasm, sagt man in Englisch. Das ist die Sod von einer Sache. So über Mensch wird nicht verschlufen. Mensch wird nicht verschlafen. Ein Mensch jedes Mal, sie kommt zu Davonen, zu unten Tvillen, zu unten Zitzes, zu Bechsamusen, zu Tillesjedaim. Seine boring Sachen, die man lief stand. Er titte, special Sachen, die man jeden Tag. Was du Sachen, was ich schon einmal ein Jahr, ist man mehr excited. Aber viele du, es kennt, du möchtest Teams mit dieser Pressure, du möchtest Teams mit der Simche, mit der Herb, mit der. Das ist der Punkt, wo ist der Simcha. Ist das, einer kann das accomplishen, ist er, man sagt in good shape, ist in sehr good shape. Und der Weizes von dem ist die alles vor, jeder Mensch wird eine Spur von der zweiten Sache, eine Spur von der Kabule, von der Pshat, von der Drish. So, das ist die Idee von Tamei Mitzvahs. Jetzt, Peisach bei Nacht, is sei es schwer, musst du mehr investieren, das, aber es ist schwer, immer so just suchen da gute, just tun der Masse mit. Die Menschen investieren, das, die Menschen, was sind aber keine, die Menschen gibt die Kino, aber die größere Käuse, größere Geseißen, wir müssen sappen, wir suchen über Bescheid, pinklich, jede Sache, der Macke ist, wenn ich keine eigene Mitte ist, du Handbücher schon zu führen, wir suchen die Details von der Schibbet, das war raus mit rein. Und das ist auch, also wie ein Maß am Mitzwe, wo es man fällt, der Ruhe, wo es man versteht, und das macht es am Beginn, es sei ein bisschen schwach, also geht drauf auf der Meizung von der Wöde Sude, oder geht drauf von der Schibbet mit rein. Na so, ich muss mir danken, dass alle Kinder, ich habe alles in der Pesach zu Hause, im Steizch, es gibt zu Bier, Chummetz, und zu Mat, alles mit danken, dass alle Kaluche. Aber du, fühlt mir mehr, als etwas mehr von dem. Man fühlt, als du so noch nicht, es ist noch nicht, man fühlt, als es, wie gerade du der Wind, es ist etwas mehr, du verlangst sich ja emotional Sachen. Er fühlt das so. Jeder weiß, du hast ein Herz. Kennst du, okay, ich kann sich setzen, such da gute, mach nicht, dann nur leider sehen, sucht. Semisan, so, der Schale ist du, das ist schwer. Was sag Mensch, was ein kleines Ziel geweint, sind Teen Mitzvahs in der Weg wie Sazan, Part, wo tut man das, Sazan, fremde Sache. So, können darf jede Sache, darf können wissen, wo ist du der Idee von der ganzen Sympathie mit Zahlen? Wo ist die Idee beklagen? Nicht kennst du nicht, wo das, wie das ist, wie anzufangen, du? Das wäre ein Emotion about what? Ist so, ich du was verstehen, das very simple, das heißt, lass uns sagen, die allein versteht sich. Lass uns sagen, der Baschken gewesen in Jail für 8 Uhr. Ich hab ihn rausgelassen. Ist er mäudig happy. Obviously, ich meine, ich kann sich vorstellen, als alle immer sehr öffnet und draußen von Jail für eine lange Zeit, ich trachte noch davon. Und ich halt, I cannot imagine otherwise. Ein Mensch ist in Jail für 2 Tage. Ein Mensch war lange Zeit. Ist sicher, es hat Effekt auf ihn. Wenn er schläft mal nach dem Mittag, er tragt auf ihn. Es ist nicht so, es geht daran, daraus. So, in dem expected, laut dem, ich rede jetzt meistens an dem Erhaltung, was Menschen, ich bin mal ziehe, du etwas, und ich trage es durchschmissen. In dem expected, bei so einer Nacht zu imaginen, als mit 3000 Jahren zurück, sind wir ins Gewehen in a terrible, terrible Matzev, dem Gewehen Eivet Lavudem, mit dem Team, ins Bus mal geworfen, gehabt, no rights, no bill of rights, mit Mamisch, was very, very tough, very tough. Mit Mamisch sind sie gewehen zu treten, zu ich kann natürlich gehören mit dem Tambul rausgehen von dort, mit dem Tambul mein Independence, mir rief das. In, leichter gemacht, der Gewissenes. Ich schickte Makis, eins nach dem zweiten, bis finally, sind wir raus, und sie gewonnen, eigene immer, wir kommen in der Teure später. Okay. Ich meine, man sei thankful, man dankt einfach dafür, man ist mäulig zufrieden, jetzt sind wir, es tun ich heute zu mir schon, Das Problem mit dem System, ich weiß, du sagst Menschen, was Tina soll, es ist definitely, aber keine Tina, es ist Mahamish Mahadrim, es ist sehr schwer. Wo ist es sehr schwer? Sehr schwer. Man darf arbeiten auf dem. Die Schwierigkeit ist, also das Sache, was geschehen hat, so lang zurück, ist schwer zu fühlen, Akurus hat Teuf. Hagan in seinem Expected Satin. So, ich will nicht noch wegmachen. Eines kennst du ihn, Aschrove Teufloi. Sei schwer, viele versuchen, so wie war er, Tachidisch. Wenn man so ein Geschehen zu da Seite, als eine ist jetzt in Amerika, und wenn man so ein Geschehen tut, hat Hitler im Achschen Moi ausgeheilt jedem, nur betätig Ness ist einer nicht so geworden. Einer ist etwas umgekommen kann in Amerika, einer ist Pille Blumen, was er draus gehabt, was er behaupten ist, umgekommen. In der Zeit muss kein Mensch kennt er rausgehen von Polen. Und er ist rausgehabt. Und er ist gekommen, du. Und er mich bemerkt, er gewohnt in Manhattan, er gebot der Stieb, und er geht bei Russen. Und jetzt einige sind alle Fremden in Jiddisch. So, als er sagt, noch heute. Ich meine, warte, so, ich bin sicher, der Seide allein ist. Ich kann nicht von einem Mund noch mal kein Schicker mehr von dem, weil er weiß, dass er ganz schön tut. Und ich übrigens kann nicht verschreien von den alle tausenden Jeden von jener, von jener Dörfel. Aber der Sehne, okay, der Einekel, er hat etwas, komm, der Einekel, es ist sehr schwer, es ist groß, aber sag, Mental Work, zu können appreciaten das. Ich sage auch Jiddisch, aber viele von Menschen allein zu sich geschehen mit dem, wo du sie noch eher der geringste. Mensch ist mitgemacht auf Pasha, mitgemacht, gemitschert auf etwas, eine Sache, auf ein Schädlich, auf gesinnt, auf anything. In Eibstattung geholfen, er ist Nitzel geworden. Wie lang ist er noch enthusiastisch in Besimcha, in wow. Wie lang ist er last? Ach, zwei Produkte, drei Gläser, ein Jure, ich habe eine Sache gesucht. Ich meine, du sagst, dass es nicht der richtige Weg ist, ich sage noch einmal, der richtige Weg ist, dass er ja lässt. Der richtige Weg ist, auf mein ganzes Leben, mein Kurs hat Teufel. Du sagst, avoiden, das ist Fundamentals. Aber es ist schwer. Es ist schwer. So, was ich dir jetzt, ich mal ziehe, als der Jezis mit Zerayim, wo es mir redt, peis über Nacht, und mir wird enthusiastisch, soll nicht sein auf der physical Sache, also raus von der Country, mit Nitzel gewonnen, von der Schibbet, so wie es verstehen hat, eines wird Nitzel von Ukraine, lass mal suchen, eines ist Stock dort, er wird etwas behaupten, er kriegt er raus von dort, aber das ist definitely Rui auf dem zu leuten, so die Musik auf der Afrika. Seht klar, du hast gewähnt, die normale Sache, von was man geredet hat, was man sagt, was man kriegt. Auf der Afrika, der Rebel Chai, das mache ich das. Aber, euch bekenne ich den Weg, ist der nächste Best, wenn wir uns jetzt noch einmal, wenn wir uns jetzt haben eine Emotion, bekenne ich das dann, suchen, in ihr Dank der Heimstadt, der Rose, in sie gehen, das ist die ganze Kampone. So, wo ist der Second to the Best? Sie nützen den Result von der Jesus rein. Wo du es ist, wo du kachti eschem lila am. Wo du die Emes ist, wo die ganze Geilfe mit rein ist, das ist gebased auf der Karte. Da ist ja gerade ein Plan. Der Plan ist gewesen, man soll arbeiten schwer, man soll rausgehen. Und du hast nur dem, dann so offen zu ausheben, aber man kann mit Kabels an der Teure. Das ist cool an der Teure. Das ist gewesen, direkt, aber ich soll für ein Schieß mit zwei, ein Kabul ist der Teure. So man kann linken, die ganze Sache, das ist ein Kabul ist der Teure, zum Matten Teure. Oder, weiß ich, gesagt, Li Le'om, in seinem Namen, der Am Hashem. In Zeme the Chosen Nation. Wir können es immer suchen, tausendmal. In eines versteht nicht das. Did not begin anything. Wir suchen ihm kein Leute, ich sage neue Leute, le Mother to Teure mir Jemechu. Als die Prideness, als Rack Eschen. Bei Yivcha Bezaram Achem Kajoyim Azeh. In Zeme the Lucky Menschen. Die Geist auf den Gas. Sie ist Billions in Goyim, Rache, Orme, Kars, Titzig, Vierzig, Machzig. Das ist der Fiedel, die alle seinen Background. Sie du Sachsachen, Sachstores, Sachtrucks, doch so Businesses und verkauft Electrics mit Pipes, mit Building Material, alles. Das ist alles also wie Sach Noise, Sach Background Noise, White Noise. Ich weiß, wer ist important? A Yid. Welche Yid? En Yid. Zeyla Yisroel Avdi. Zeyla Vroam Ayhavi. In Zemmel, der Einzige, was der Eibischte ist interessiert, der Eibischte darf uns, er hat uns lieb, aber ich habe auch nicht so behaven. So, das ist die Sache, was man kennt, was jeder kann fühlen. Und du kann, darf ich trachten, dass sie geschehen, etwas 3000 Jahre zurück, in Sachen appreciaten, gerne Act von 3000 Jahre zurück. Nein, right now, in 2022, du schien ein paar Beis, wo ist die einfach blockt, sie in der Gegend, also du alle meine Gäume, alle Sachen, in die weiß, dass die, ich, sind wir die lucky Menschen. Sei, sondern du, also ich du sag Sachen, du, von Welt, du, Feiglich, du Beimes, du Chickens, du, was ist das, du, es fehlt uns von der Brie, es fehlt uns von Sachsachen. But, wer ist der Mifcher, wer ist der most important Sache, und nicht stamm most important, die ganze, der main Sache. Ich weiß nicht, was ich da auf dem. Sie suchen also wie ein Hassan bei Hohl, sie suchen nach Hussein Kalle, sind die meine Sache. Ich weiß, sie geht ein Muschel, dort ist es du. Wer ist es denn, der. Ja, lass mal sitzen, der Muschel. Ich weiß nicht, so accurate, was mit sitzen. So, die Hussein Kalle, sie sind die Sachen, that's it. So, das der Feeling kann jeder eine haben, bei so einer Nacht. Wir kennen es, mal so einfach die Kinder. Und wir dürfen suchen im Masbesan mit der ganzen mit Conviction und vielen so, als insämmer der Mifcher und insämmer der insämmer so, so zufrieden als insämmer der Mifcher. Wir können auch nützen. Euer Mensch will. Ich habe es nicht. Ich halte es nicht, dass nichts so geht. But, du Menschen musst tun, so ich muss nur Menschen. Ich du Menschen, es nützen aus, sie halten. Ich suche es, weil. Es fehlt uns, die Scheiße hat gar gut, wir können das nützen. Einen lassen wir suchen, mit Kirche geworden. Eine gewisse Sorte Mahalach in Avodis Hashem. Eine gewohne alle Babetsche, gewohne Breslauwe, die gewohne Achuse von etwas, eine gewisse Maschpia. So, bringt raus von seinem Spruche, als wie Lucky in Zemme, als in Zemme Scheich zu der Sorte Ruf. Sorte am Mahalle, weil so ist es warte mehr personal. Geht daran der Feeling. Ein Mensch, also er ist just general, so, also ich bin ein Jid, okay. Es tun noch tausende, 30, 100.000 Jiden. Ein Freund sagt, ich bin ein Schäume teure. Okay. Wie wenig es ist, fühlt man mehr special. Wenn man spielt mehr special, ist man mehr besimche, und das ist der Tachlis von Sympathies mit Zerayim, zu sein enthusiastic, verweidest Hashem. Ein ganz Jahr. Zu feeling very proud and feeling special in Team der Mitzvahs ein ganz Jahr mit der Simcha. So, man nützt aus der Part, man nützt aus der Heilige, die Belongs für die Chassidus, gedei dich zu machen, feeling geht in Meile. Ich kann es dir helfen, auf ein ganzes Jahr zu boosten dein Simcha-Level, wenn es ist mit was. Von der anderen Seite, der Danger von dem ist, als man kickt darauf auf andere. Sie seien nicht gesinnt, für Jid, darauf zu kicken auf andere. Es ist auch gegen die Prinzipien von Yahadis. So, es ist ein gewisser Suffix, diese Jutes Churbe auf Seidoi. Auf der Satz hat man Hallig. Gewisser Suffix, ich weiß nicht. Ich kann auch sagen, als ich jede Sache von dem Weg der Mittel kann in der Brüche. Und er hat sehr gewatscht auf dem. Er ist keinmalig gegangen. Auf der Chesben von anderen. Sehr gewatscht auf dem. Er kann, was ich kennt, als ich getein. Er sei gewatscht. Lanis dati etwas tannen als de. Es ist der Beginn von. Eisen meinem Keulem. Ist dek. Das ist ein Ding gedieme. De Havas Yisruel. Das ist Havas Hashem. Das ist eine Sache. So die hosten sich ein Pegam in Havas Yisruel. Weil die fühlen sich die superior. Ist es ein größer Pegam. Und das ist durch alles. Hagam, das ist nicht geschmachen, also ich sage, es ist vielen, wow, ihr belong zu der Gruppe, ihr bin für den Beweg. Er fliegt ein bisschen suchen, nee, aber nicht auf das System, auf den Sieg größer machen. Er fliegt suchen, das ist ein Joke, hat er gesagt, don't tell anybody, wo der ist, du, wollen wir doch wegmachen. Das ist ein cute Weg. Keinmal ob er nicht rückgeklappt andere. Verkehrt, er getreut einig zu suchen. Es ist schwer, suche es halt hier nicht schwer, weil er will sich ausbringen eine gewisse Message, eine gewisse Mahalach. Es ist schwer zu suchen ein System. Er hat ein System, er will zu schämen. In dem es kommt zu ihm hat ein anderes System. So, wir müssen doch ein bisschen wegmachen, ein zweites System. But, jetzt ist es nicht so, ich kann mir gewiss, was es nicht so, nicht zu Nicht zu werden in dem. Ich wollte noch ein Indien, wo das heißt, als das heißt also, wenn ein Mensch redet von any Sache, dann will werden enthusiastic. Was ist jetzt enthusiastic about in the Am Yisrael oder Mensch enthusiastic, ich kann nicht wissen, es ist ein Mensch, das ist eine personal Sache. Personal muss ein Mensch will davon nicht reden, von der Sprüche, von der anderen, von sich allein. Personal feel enthusiastic, zu tun, wo ist Hashem. Keiner darf es sharen, es ist ein eigenes Leben, es ist eine eigene private Sache. Ist du eine größere Yesod. Die Yesod ist, was ich auch jetzt von der Bewegung Mille, ich kann es ausbreiten. Man muss reden von Details über Details in Arankirchen der Kischkes. Sehr wichtig ist das. Wo du es beendet, liegt in der Behalten in der Werte von Maschel beginnst, im Messiah schwach. Die kennen sich nicht umfangen und sagen, okay, Eierste, wow, das ist ein Rosenblum für Mitzrayim. Nicht umfangen, all the way from the beginning. In dem gewähnten Platz, der Platz ist Mitzrayim. In Sram is du gewein, mag da bauen Pyramids. In sie gehen sehr heavy. In hat sich zerbrochen der Hand. In hat die gedacht, I wird ein Warte. In hat man so gemitschert. In hat kaum gekannt schlufen, hat kaum gekannt trachten. Sie gehen, Mama ist gefühlt wie sein Baba Heimes. In haben sie immer schon eigenes Zeichel. Arbeit, nur die ganzen Kinder sind sie gestorben. In mir ist reden von Details. Es ist seine Geige, die ich sag. Man hat es bei Jesus mit Zerayim. Aber dann muss es warten, die Fils ist, die bespart von uns ist. Man hat es, aber es hat sich derselbe Effekt. Der Effekt, was ich rede jetzt, ist bei einem Mensch von seinem eigenen Gules. Ein Mensch hat eigene Schwierigkeiten im Leben. Ein Mensch ist allein so rausgekrochen, allein so einfach hat ihn gemacht. Aber der Mensch hat Problems. Er ist rausgekrochen von dem. Sei important. Du willst danken, setz dich rup in der Corner, du willst danken, der Eibischte. Geizig, so ich habe nochmal gewesen in Matzev XYZ. Ich habe sich gemischt, ich habe zerbrochen, ich habe getreut dahin, gegangen zu dem, gegangen zu jenem, ich habe gedauert, ich habe nicht gewusst, was hat ihn. Und so durch ein Jahr, noch ein Jahr. Ich habe jedes Mal gefühlt, öfter wird es kommen. Und finally, die müsst ausreden, alle Details. Dus wird dich helfen, zu überdrehen, zu aufmachen dein Herz, zu fühlen loyal, zu fühlen wow, das ist so, ich muss viel solche Arbeit, das ist in seinem Leben, et ewige hat der Gusche von wow, das ist in alle, ich meine, ich suche so solche Arbeit, alles ist hier so gewesen, bei Tietje Beruf, in einem Mail, das ist hier schon, Rambam, ich tue so eine Sache, anybody, was ist, sagt gut, du bist Ruhe, so tattoos, dass Menschen haben, Menschen sind das Leinen, also überflächlich. Was meint der Rambam? Rambam, ich bin ein größer Philosoph. Der Kizi, ich bin ein größer Philosoph. So, in kinderische Imaginations, sagt man so, haben wir gesetzt, also eine schwere Math-Question, eine schwere Formula, und ich sitze in Schule, die ist ausgefigert, in was in et ausgerechnete geprüft dass achtes Hashem ins nicht eigentlich du miss und et es ausgeprüft mit Philosophie in das ich mir gesagt habe so schwere complicated Formula in schon fertig next case das ist der Rambam auch gehad a Feier in sich die Ibn Ezra gehad a das steht nicht dus totally, das heißt, man kennt nicht von einem Buch, verstehen kein Mensch. Kennt nicht von einem Buch, verstehen. Anybody, was ist ungenehm als ein Gudel, anybody, von A to Z, sie soll sein Chassidim, tief in dem Besnagdem, tief in dem Bescheunem, tief in dem Geäunem, the definition von der ersten Tag ist Agatha. Ach, Schatzes, wow, was ist das? Look, was kann... Das ist die erste Sache. Der Gruh. So, Peter, so. So. Kann ich so nicht trachten, jetzt du Menschen, was sagen, okay. So, sagen sie, du hast ein, was hat einmal hallig von... Kabula. So, das ist okay, ich halte es, ich habe andere Mahal. Er macht sich Kiri, nein, er ist der Mahal. Er versteht nicht, es ist almost the same. Fuss ist almost the same. Weil, in Sitz, also ein ist da, wir machen selber Stickel Steak. Ein ist da, also Company, ein ist eine andere Company. Selbe Steak, selbe tasty Steak. So, ich muss nicht die Reinschung nehmen, hallo, das ist geil. Du machst da geht ein Steak, that's it. Der Toscherebe, oder der Satmerebe, oder der weiß ich, Schul Salante, mach mal nicht richtig weh. Alle haben in sich, die sind ausgerechneter Weg, wie er soll sie kennen, machen, ein geht ein Steak. Reichen, ich euch lassen. Jeden ist andere Tools. Ein ist ein Chazar-Grill, ein ist ein Gas-Grill, ein Stone-Grill, ein so don't think, der steht draußen, der Ketane im Meier, der steht in der Wartens, sitzt da größer Chilik. Er versteht, es liegt behind, es liegt du, a Feier von Avodah Zashem. Für ihm ist es nicht mehr wie, er lebt noch der Chazoin jetzt, der lernt Kabula, der lernt andere Sachen, so ist ein größer Chilik. But, einmal die bisschen dort, ist es sehr kleiner Chilik. Sehr kleiner Chilik. So, jetzt darf man probieren zu sehen, das ist ein sehr kleiner Chilik. Ich darf probieren, uns kommen zu dem Punkt, wo es dir gefällt, nicht auch der wichtige Sort, nicht kapieren. So sehr größer Tours. Jetzt special mit dem Chaim Kanievski. Masses mit Masses. Und jeder tragt etwas zu kapieren. Das ist the last thing, was Chaim Kanievski getan hat. Keiner mich gekapiert. Keiner sagt sich raus, das hat keiner mich gekapiert. Die auch hat kapieren ist keiner. Find out, welcher Weg works for you. Find out. Dies liebt zu lernen bei Ihnen. slow. Und das macht dich happy. Sie hat gesagt, zusammen bis Sikir ist zusammen bis Simcha. Weil das ist der next level. Nicht zusammen folgen wie Herod. Zusammen bis Simcha, enthusiastic. Weil das macht dich happy. Go for it. Go for it. Ob die verdienen doch jede Sache an das Soft mit allen Perischen, mit alle Dieken, mit Sachen. Ne? Eines sagt mir, wir sind von denen schnell. So hat ihn das. Eins mehr, wir sind zu lernen chemisch, eines mit dem Schneis, einige Mure, eine. Jeder hat seinen Weg, jeder hat seine Schumme, jeder hat seine Feelings. So. Die kennst du drei. Drei, der ist drei, Jens, bis du fühlst etwas. Wuss, oh, jetzt noch eine Sache, so du schon spät. Jede Sache, was ein Mensch treibt, muss er auch geben Zeit. So, du ist eine Sache, was Menschen haben ein Stück Problem. Also er sucht, du weiß ich, ich kann nicht die erste Tug, ich finde, ich kann noch da geben mehr Zeit. Auf dem der Ende, as the answer is as she do general Sachen the tier is a nefish the mensch weist once the weist that down a tier down tchine is neute to learn slow so as he feels the this is down tchine is a nefish. So, a grande feels jetzt ist so in the mood, das auf dem schon gesucht geworden, das es nimmt Zeit. In verkehrt auch, dann die ist dann schnell, auf dem ist in the mood. So, du sagst, der Mensch weiß, er fühlt, das ist mein Tier. Especially eins, was schon gelernt in Yeshiva, er weiß, er hat schon getreut, gemacht jede Sache ein bisschen. So, er weiß, beeidigt, wo sein Tier sein Eifisch ist. So, nehmen seine Tier and go with it at the soft. Nicht auflassen. Das ist die Sache. Nehmen wie dein Nefisches Neute in Lodach nicht. In als ich kann gedillt, ich kann patience, die atzlastige Sachen. Das ist schon eine zweite Sache. Atzlas. Noch nicht der Atzlas soll schuldig sein auf dich. Und du sollst dich machen viel happy. Weil du kennst käufig an der Atzlas. In ich muss das endigen, ich muss das kennen. Das ist ein bisschen in dem Weg, ist zu fühlen, als Schlitte, als die bis scheuert auf dich. Ein Mensch kann haben doch, wenn ich scheuere es, wenn ich fühle es, aber es ist die Fühle, die bist aber hoch, du bist nicht da, im Ganzen zu setzen, zu schossen. Wenn meine, das ist die Sache, was um was ziehe du, was ich angefangen von dem als der Inge von Liebe Chofetz darf ich kapieren keinem nicht darf ich just nehmen eine Sache ein Inge, was dir es lieb eine Lieblingslied zu lernen eine Gemurre, eine Mischneis ein Mensch, eine Chemische Rasha Sache ein Mensch, eine Chaima Kudisch ein Tramban. Kabula kann ich nicht sagen. Ich personally feel, das ist nicht kein Weg, was man kann. Eines Titus, die Sache ist nicht auf der right path. Aber ich will es nicht, ich will nicht sagen, kann ich sagen, was kann ich kein starker Support auf dem. So, ich will es lassen für die anderen, das muss ich sagen. Okay, ich wünsche für alle Jeden, Jontef Peisach, was ist noch keimlich gewesen. Gemäuer noch in der Jusu. Und er kann sich takke changen. Nur der Jontef, so der ganze Jusu sein anders. Er kommt von Schiel, er sucht heute in Hashem, er macht die Mitzwe, er macht die Brüche. All das andere war... Die Emotions von einem Mensch, wenig Schmied. Das ist nicht, was man tun kann, als... Der Mensch hat so wie ein certain amount of energy, und sie kennt nicht alles, nicht sei nicht alles. Die Menschen, die sind, kommen, arbeiten als werden enthusiastisch, wenn die Tiere nach Mitzwe, es ist nicht als, ze brennt, burn. So sagt in Englisch, ze, he's burned out. Ich würde sagen, burned out. Ze größte, größte, größte Tours. Eines, ze burned out, es kann nicht gehen burned in. Wichtig zu verstehen, das sei wichtig zu verstehen. Ich würde sagen, der Menschen, der Reihe, hat du die Amschnauer Rebbe. Ich würde sagen, wie burned out. Er tut sich gerade hier so für bis 1800 Jahre, ja. Pink verkehrt. Man kann verstehen, als der neifische Udam, der Emotions der Mensch halt dann einarmeten. So ist nicht, als... So ist wie, man sagt, Electricity geht anyway. So geht, dass ich ein sich definitiv wasten kann, Electricity. Electricity geht. Wie lange die dann schon, wie lange die lebst, du hast starke Keuch von Emotions. Oder ist es aus, war das Hashem. Oder ist es aus, war Nonsense. Ich weiß nicht, was Nonsense ist. Der ist stuck, jener ist stuck, noch aus, weniger aus. Kitze, busy mit. Du sagst, man darf dienen, but the enthusiasm is busy mit Nonsense. So, ich wünsche nun jeder eine als den. Enthusiasm so gein towards teure in mitzvahs Havas Hashem, Yeres Hashem, Gimelas Chassudem, Bechiri, Bechiri, Atkan.